Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Guten Abend zur Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Wir sind heute in einer kleinen Runde, haben ein kleines Programm und wollen deshalb anfangen. Und wir haben drei Punkte. Einmal Ansprechpartner für die Pressestelle, dann Videovorträge für unseren Twitter-Account und der dritte Punkt ist Vision weiterarbeiten nächste Woche Mittwoch. Wenn es noch weitere Punkte gibt, einfach eintragen. Wir sind heute sehr informell. Okay, ich hatte von der Vanessa ein E-Mail bekommen, das sich hier so eingetragen hat. Und da heißt es, in Ermangelung eines Themenbeauftragten bräuchten wir dringend einen Ansprechpartner aus der den AG Wirtschaft für die Pressearbeit. Wollte euch da mal absprechen, es wäre schön, wenn wir denjenigen auch mal tagsüber behelligen dürften. Der Hintergrund unserer Anfrage ist das Problem, dass in letzter Zeit verschiedene Experten in unseren Pressepads auftauchen und die Arbeit dadurch etwas erschwert wurde. Grundsätzlich kann natürlich jeder Pirat eine Idee oder Input beisteuern. Wir besprechen uns dann im zweiten Schritt mit dem Ansprechpartner aus den entsprechenden AGs und verfassen aufgrund dessen die Pressemitteilung. Anschließend geht dann dieser noch einmal über den Text und guckt, ob sich ein sachlicher Fehler eingeschlichen hat. Ich finde eigentlich diese Reaktion bzw. die Anfrage von der Pressestelle finde ich eigentlich gut. Wir hatten ja insgesamt schon uns bemüht, da Kontakte zu machen. Jetzt ist es umgekehrt und ich denke, wir sollten die Sache positiv aufnehmen. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Ja, von mir. Also ich finde das an sich auch super. Jetzt ist natürlich noch die Frage, da wird ja implizit die AG Wirtschaft angesprochen. Jetzt wäre meine Frage, ob die überhaupt noch stattfindet im Moment. Man sollte vielleicht wenigstens mal über die Mailingliste der AG Wirtschaft rumfragen, ob da auch Interesse besteht, bevor wir jetzt uns für irgendwas ausdenken. Aber ansonsten finde ich eine super Sache. Ja, Pirates, diese E-Mail ging ja an mich. Und ich hatte dann zurückgeschrieben und hat gesagt, dass man praktisch die AG Geldordnung noch unbedingt mit einbeziehen sollte. Sie sei die aktivste AG jetzt auf diesem Gebiet. Die AG Wirtschaft hat zurzeit Sommerpause, wenn man so will. Und ich habe gesagt, ich würde mich mit den Koordinatoren kurz schließen und dass man dann ihnen zumindest einen Interims-Ansprechpartner nennt. Und mein Vorschlag ist, dass wir das vielleicht hier in der Geldordnung ähnlich machen, dass wir sagen, wir sind ja jetzt hier nur ein paar Leute, wenn es dann nach dem Sommer wieder die ganze Sache wieder mehr stärker belebt, dann können wir das Thema ja noch einmal aufgreifen. Nicht, dass dann der Eindruck entsteht, hier wurde die Gunst der Stunde genutzt und irgendwas, aber das glaube ich ist sowieso Quatsch. Also so wie ich das jetzt verstehe, erwarten die doch schon eine relativ akute Reaktion. Also ich glaube, die wollen ziemlich bald irgendwas an Feedback haben. Also von daher würde ich schon jetzt dass wir uns jetzt hier irgendwas ausdenken, aber das, was wir uns ausgedacht haben, dann auch auf jeden Fall nochmal in die AG Wirtschaft tragen und dort ein Feedback holen. Weil wenn da jetzt im Moment keiner aktiv ist, heißt das nicht, dass wir warten müssen, bis die mal wieder aktiv werden. Nein, das ist klar. Wir hatten ja Montag hatten wir Sitzung, da waren auch nur ein paar Einzel da und da war es auch sehr kurz. Ich werde einen Rundruf starten und es ist ja gar kein Problem, wenn man auch meinetwegen einen Ansprechpartner AG Geldordnung und AG Wirtschaft hat. Das sehe ich kein Thema an. Wir stimmen uns ja dann sowieso ab. Wir kennen uns ja, nehme ich an. Und ich sehe eigentlich da kein Problem. Also ich stelle mir da auch jetzt nicht unbedingt eine explizite Person vor, sondern vielleicht irgendeine Art von kleinen Team, die man irgendwie dann über Twitter erreichen kann. Und wenn die dann irgendein Problem haben, was sie haben, dann sollen sie einfach an die, was weiß ich, vier Leute einfach einen Tweet rausschicken, dass sie sich drum kümmern sollen. Und dann müssen die halt untereinander das koordinieren. So stelle ich es mir vor und so sollte man es vielleicht machen. Ich hatte es eher so verstanden, dass es ein oder zwei praktisch Leute jetzt sind, die angesprochen sind und die dann die Sache in die jeweiligen AGs tragen und dort diskutieren. Beispielsweise, wenn da irgendjemand mit einer Pressemitteilung kommt, dass sie dann aufgegriffen wird, dass sie dann vielleicht am Mittwoch oder so, je nachdem, was für ein Thema ist, dann diskutiert wird und dass man dann das Feedback gibt. Ich glaube, man sollte da jetzt nicht sagen, 4 Leute oder irgend sowas, sondern einfach meinetwegen jemand aus der AG Geldordnung und dann jemand aus der AG Wirtschaft. Ich glaube schon, dass es hier um etwas sehr Akutes dann immer geht. So wie ich die Piraten kenne, werden Pressemitteilungen am Abend vorher geschrieben. Und wenn du dann sagst, ja, wir können ja nächste Woche Mittwoch mal mit irgendeinem AG drüber reden, ist das keine Hilfe für die. Hier geht es wirklich darum, glaube ich, dass irgendwelche Leute mit Pressemitteilung ankommen, sagen, die muss morgen raus und die haben keinen Plan, ob das, was da angeschleppt wird, valide ist oder nicht. Ich glaube, dass auf dem Gebiet der Wirtschaft, denke ich, ist es eher unwahrscheinlich. Aber ich kenne ja auch die Piraten und kenne mich selber. Dinge werden gerne auf den letzten Drücker gemacht und von daher gesehen hast du natürlich recht. Ich bin da schmerzfrei. Wir machen halt einen Vorschlag. Mein Vorschlag oder wie wir die Sache angehen habe ich gerade vorgetragen. Gibt's von den anderen noch irgendwelchen Input? Ja, also denen einfach einen Namen zu sagen, das wollen die ja, und wie wir dann intern damit umgehen, dass wir den, ja, einer da dann von mir aus das weiterverteilt an Leute, die da mitarbeiten können oder wollen oder wie auch immer, das ist ja dann unsere Sache. Obwohl ich jetzt ehrlich gesagt nicht den mega Aufwand da sehe, weil ich kann mich ehrlich gesagt an keine Pressemitteilung zu einem wirtschaftlichen Thema erinnern. Ich weiß nicht, wie das jetzt da kommt, was die meinen, wer in den Presseplatz rummacht. Also ich habe da jetzt nichts bemerkt. Ansonsten ist die Funktion in Anführungsstrichen ja wahrscheinlich ähnlich wie dem, was jetzt bei der Online-Redaktion ist, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Man könnte ja auch so verbleiben, dass man sagt, bis die AG wieder mal ein bisschen praktisch die Sommerpause vorbei ist, kann man ja schlicht und einfach sagen, dass die Koordinatoren jetzt der AG Geldordnung auch einer ihrer Leute ausdeutet und sagt, okay, du machst es interimsweise und bist der Ansprechpartner und dann, wenn mal wieder ein bisschen mehr Leben da ist, dann sagen wir, okay, dann tun wir das ganze Sache vielleicht nochmal neu thematisieren. Ja, das wäre doch auf jeden Fall eine gute Zwischenlösung jetzt mal akut, dass wir einfach die Koordinatoren, also die Twitter-Accounts der Koordinatoren denen mitteilen oder E-Mail-Adressen und dann sollen sie halt einfach einen Rundruf starten und irgendein Feedback kriegen sie dann schon. Ja, ich glaube, das wollen die nicht, ne? Die wollen nicht 5 E-Mail-Accounts oder 5 Twitter-Accounts. Ja, das sehe ich auch so. Die wollen eine Person und ich sehe da kein Problem. Wahrscheinlich wollen wir eine Person, die sie sogar mal anrufen können und sagen können, ja, Wischer, gib mir deine Nummer. Ja, ich bin kein Koordinator, ne? Ein T. Sollen das die Koordinatoren unter sich ausmachen, wer da jetzt der Hauptansprechpartner ist? Ein T, du bist doch noch Koordinator. Könntest du dich mal dazu äußern? Ja, kann ich gerne machen. Ich finde die Idee gut. Interimsmäßig würde ich das auch übernehmen, ist kein Problem. Ich bin verfügbar. Ansonsten, ich gebe das auch jederzeit gerne an einen anderen Koordinator ab und ich wäre auch glücklich, wenn Wischer das macht. Also ich bin mit allen Varianten einverstanden. Damit wir zu einem Punkt kommen. AMT, da du ja jetzt Koordinator bist, Wischer du jetzt zufällig nicht. Wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, man meldet einfach, ohne jetzt ins Wiki zu stellen, eine Abstimmung zu machen, zu sagen, AMT ist Interimsansprechpartner, bis wir das Thema geregelt haben. Wäre das ein Vorschlag? Da könnte ich nämlich diese Mitteilung machen. Ich würde dich ins CC setzen und dann wäre das gleich geregelt. Also ich persönlich würde doch darum bitten, wenigstens alle Koordinatoren zu befragen. Nicht, dass es dann innerhalb der Gruppe Dissonanzen gibt, weil wir hier jetzt kurz mal AMT dazu ernennen. Wir 3, 4, 5 Leute. Also macht das doch kurz untereinander morgen mal aus und dann gebt ihr ihren Feedback. Das fände ich persönlich besser. Ist eigentlich eine gute Idee. Ein T, könntest du das dann in die Hand nehmen, dass du sagst, du tust das unter Bauchkoordinatoren abklären und dann meldest du das an die Vanessa? Also ich würde es jetzt einfach mal so machen, dass ich an die AG Geldordnung allgemein eine E-Mail rauslasse zu dem Thema. Einfach schreibe, dieser Posten soll besetzt werden zwischenzeitlich und dass ich das übernehmen würde und dass die Koordinatoren mir bitte Rückmeldung geben, ob sie das machen wollen. Dann können wir eine Abstimmung haben, ansonsten würde ich das kommissarisch übernehmen. Hört sich für mich gut an. Gut, dann schreibe ich die E-Mail nach der Sitzung. Gibt es zu dem Punkt weiteren Input oder soll man ganz allgemein nochmal über die Presse, wenn man jetzt schon, ich sag's mal, wenn von deren Seite jetzt schon mal eine Anfrage kommt, was ich sehr begrüßenswert halte, ob man vielleicht gleich mit der Idee rüberkommt, dass man beispielsweise sagt, könnte man nicht ein paar wichtige Wirtschaftsthemen, dass man sagt, mindestens alle einmal im Monat haben wir eine Wirtschaftspressemitteilung, wo wir ein wichtiges Thema platzieren, dass wir auch praktisch nicht jetzt nur reagieren, sondern dass wir aktiv sagen, zu wichtigen aktuellen Themen, da tun wir auch eine Pressemitteilung vorbereiten und natürlich die Pressestelle das dann als Input geben, was die dann draus machen. Das wird man dann sehen, wie gut jetzt das angeht. Ich finde im Prinzip das eine gute Idee. Allerdings würde ich jetzt gar nicht denen so die Pistole auf die Brust setzen und ihnen sozusagen einmal im Monat rausleiern, sondern lieber irgendwie so umarmend ihnen antworten, dass wir uns freuen, dass wir jetzt endlich auch einen Ansprechpartner haben in der Bundespressestelle, wenn wir mal Themen hätten, die dann relevant wären. So drängen wir uns nicht so sehr auf und machen trotzdem eine Tür auf. Ja, ich hatte auch zurückgeschrieben und gesagt, wir unterstützen euch gerne in eurer Arbeit, das grundsätzlich und von daher gesehen. Aber Wischer, du wolltest dich melden, Entschuldigung. Ja, es ist doch so, dass du schon heute jederzeit eine Pressemitteilung schreiben könntest. Es gibt die tollen Sitzungen hier, wo ich nicht oft bin, aber ab und zu mal. Und dann kann man das sagen, ja, man möchte dazu was schreiben und dann geht's los. Also es geht heute schon, da braucht man jetzt keinen Ansprechpartner oder ist jetzt keine Steigerung, sage ich mal so. Das mangelt halt daran, dass es keiner ist, der irgendwas schreiben möchte. Und das wird sich jetzt nur, wenn man den Kontakt hat, nicht ändern. Deswegen würde ich jetzt nicht denen wieder hier zuschreiben, ja, wir freuen uns das und wir wollen jetzt was schreiben, weil, nee, wahrscheinlich gibt's das nicht, weil das ginge heute schon. Also ich denke, das ist hier die Bundespressestelle. Das ist jetzt nicht hier diese SG-Presse, die sich hier im Mumble trifft. Nee, ist genau das Gleiche. Wer soll das sonst sein? Ja, unter anderem auch die bezahlte Kraft, die hier nie auftaucht. Ja, die gute Anita taucht die selber selten auf, das stimmt, aber die PMs, die schreiben, die schreibt sie da mit. Also, und es ist halt die Arbeit der SG-Presse. Also was anderes gibt's da nicht. Das ist die SG-Presse. Und kennst du diese Vanessa dann? Die Vanessa kenne ich nicht, ne? Das ist Assistenz der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Naja, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man vernetzt ist, gerade wenn man sozusagen so zentrale Ausflussstellen der Partei hat. Warum sollte man die nicht besser kennen? Aber egal, wie ihr wollt. Ich persönlich würde es machen. Okay, dann denke ich, haben wir zu dem Punkt genug gesagt oder möchte noch jemand was sagen? Ja, dann kämen wir zum Punkt 2. Piratus, du hast den Punkt eingebracht. Dann übernehmen mal bitte. Ja, ist auch ganz kurz und schmerzlos, da ich ja jetzt mich bereit erklärt habe, auf dem Twitter-Account von dem Geldsystem-Pirat öfters mal aktiv zu werden und ein bisschen was rüberzuschieben, wäre es ganz klasse, dass wenn irgendwie Leute gute Videovorträge haben, und das kriegen wir ja über die Mailingliste ab und zu, von, zum Beispiel von Rudi und so, dass wir die in Zukunft auch darüber rausjagen. Ich bin ja auch hier bei der internen SG-internen Bildung ein bisschen dabei. Mit denen habe ich jetzt auch gestern gesprochen, dass wir auch da solche Videos zum Beispiel rüber verbreiten können, weil die sind ja oft sehr, sehr lehrreich. Und warum sollte man das nicht auch über die interne Bildung ein bisschen mehr Leuten zugänglich machen? Und deshalb habe ich da auch gestern schon diesen Holger Burbach, glaube ich, heißt er, eine Mail geschickt und ihm einen Link geschickt von einem Vortrag, den der Rudi hier geschickt hat, der bei Flassbeck Economics über YouTube lief, über irgendwie ja die Missverständnisse, die es gibt in der Wirtschaftswissenschaft. Und ja, und da ist mal die Idee gekommen, dass wir das auf jeden Fall über den Geldsystem-Piraten Twitter-Account auch machen sollten. Das ist unterhaltsam und das motiviert Leute, uns zu folgen. Und deshalb mein Vorschlag, um das abzurunden, mir doch bitte in Zukunft, egal wie, was heißt, nee, nicht egal wie, also entweder per Mail oder über meinen Twitter-Account, mir doch dann die Links zu schicken, die wir darüber verbreiten, und ich mache das dann. Piratus, könntest du mir mal mehr näher bringen, weil ich habe mich um diesen Punkt noch gar nicht gekümmert. Wo kann man da mal was gucken und sehen, was da läuft? Wo genau meinst du? Du sagst Videovorträge für unser Twitter-Account. Ist dieses Twitter-Account Geldsystempirat, sind da eine ganze Reihe Vorträge schon drin oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, also ich stelle mir das so vor, dass die Leute, die diesem Twitter-Account folgen, in Zukunft halt regelmäßig dann die Videos ja auf ihre Twitter-Wall kriegen, die sie ja, die wir darüber schicken. Einfach, dass das so eine Art, ja, dass die Leute einen echten Nutzen davon haben, uns zu folgen. Im Moment passiert auf diesem Twitter-Account quasi gar nichts. Er hat aber 220 Follower. Und das ist einfach verschenkte ja, Energie, sage ich mal. Und deshalb will ich das jetzt dadurch nutzen, indem wir darüber mal ein bisschen was bespielen. Und was da drauf kommt, ja, da bitte ich jetzt drum, mir den Input zu liefern, damit da ein bisschen mehr drüber läuft. Und wie gesagt, ich werde jetzt auch die Videos, die auf unserer Mailingliste verbreitet werden, zum Beispiel von Rudi oder von Thomas oder so, dann einfach mir anschauen. Und wenn die einigermaßen tauglich sind oder die Leute schon dazu schreiben, dass es gut ist, dann erspart mir das natürlich die Arbeit. Dann würde ich das darüber verbreiten und so dem ganzen Account mehr Qualität geben. Okay. Ja, und das wäre es im Prinzip schon. Also ich habe erwartet, dass es da nicht viel Widerstand zu gibt, aber ja, ich wollte es auf jeden Fall mal ankündigen und dann bitten, dass in Zukunft das so gemacht wird. Einfach alles zu mir. Okay. Gibt es zum Top 2 von der anderen Seite noch irgendwelche Anmerkungen, Beiträge? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zum Top 3 Vision, Weiterbearbeitung nächste Woche Mittwoch. Michael, könntest du übernehmen, bitte? Ist dein Punkt. Ja, gerne. Also, mein Vorschlag wäre, nächste Woche als einen fixen Tagesordnungspunkt an der Vision weiterzuarbeiten. Ich werde einen konkreten Punkt rausnehmen, da etwas vorarbeiten und dann könnte man an der Stelle weiter anknüpfen. Frage, ist das gewünscht? Dann könnte man quasi die normale Sitzung zuerst halten mit den Tagesordnungspunkten und dann quasi als letzten Tagesordnungspunkt wäre dann die Weiterarbeit an der Vision. Hört sich meines Erachtens gut an. Dann hat man noch ein Thema, was man anschließend diskutieren kann. Ja. Ja, finde ich auch gut. Wir müssen uns halt überlegen, ob wir das dann aufzeichnen oder nicht, weil es ja oft relativ kontroverse Diskussionen sind und ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist für Leute dann zum Nachhören. Aber im Prinzip, warum denn nicht? Die Zeit ist sozusagen frei und warum soll man es nicht nutzen, wenn wir nicht keine anderen Tops haben? Ja, außerdem ist es ja kein Problem, das separat aufzunehmen und dann gegebenenfalls einfach als zweiten Link noch aufs Nebelhorn-Radio hochzustellen, falls es tatsächlich interessant ist. Ja, genau. Dann macht man einfach die Sitzung dicht und macht eine neue auf. Wunderbar. Gut, das war's eigentlich. Alles klar. Hat jemand, dann wäre der Punkt 3 auch abgeschlossen, hat jemand zum Top Sonstige noch irgendwas? Ich höre und sehe, das ist nicht der Fall. Dann wären wir sogar schon am Ende. Das ist Rekordsitzung in 26 Minuten. Also dann beschließen wir diese Sitzung heute und die nächste Sitzung ist, wenn ich nächste Woche Mittwoch, ist es korrekt? Ja, vielen Dank, Arne. Ich glaube, das liegt nur an dir, dass das so schnell ging, weil du das einfach so gut machst. Danke für die Blumen. Alles klar, tschö. Alles klar, tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.